Am 9. August wurde im Palast der Wissenschaft und Technologie die Ausstellung der wissenschaftlich-technischen Erfolge für die Entwicklung und Nutzung der Naturenergie und das Energiesparen eröffnet. An der Eröffnungsfeier beteiligten sich die Funktionäre der betreffenden Bereiche und die Mitarbeiter, Wissenschaftler, Techniker und Lehrer der Einheiten, die ihre Produkte zur Schau stellen. Ausgestellt sind über 450 wertvolle Materialien über wissenschaftlich-technische Erfolge und Produkte von mehr als 170 Sorten, die zur Entwicklung und Nutzung von Windkraft, Energie der Meeresgezeiten, Erdwärme, Biostoffen und Sonnenenergie und zum Energiesparen beitragen, als Gegenstände mit anschaulichen Darstellungen.